They are bauert die beim Bau des Wonsano-Kraftwerkes Armee und Volk heroische Arbeitsleistungen vollbrachten, besichtigten vom 26. bis 30. April die Stadt Pyongyang. Sie besuchten den Sonnenpalast Gumsu-san, wo die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind. In den Hallen für ewige Seligkeit erwiesen sie diesen ihre Hochachtung. Nach der Besichtigung des Revolutionsmuseums Mangyongdae sahen sie sich die historischen Gegenstände im Geburtshaus von Präsidenten Kim Il-sung an. Sie waren auch im Ehrenheim der Revolutionäre auf dem Berg Daesung, wo sie an der Bronzebüste der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk die Blumensträuße niederlegten und eine stille Andacht verrichteten. Sie suchten die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und den Palast der Wissenschaft und Technologie auf. Im Naturkundemuseum, dem zentralen Zoologischen Garten, dem Jugendpark Kaesŏn, dem Wasserpark Munsu, dem Delfinarium Rungna und den weiteren Orten verbrachten sie fröhliche Stunden. Sie wohnten den Darbietungen der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend und der Künstler des staatlichen Zirkusensembles bei. Beim Treffen mit den Arbeitern und Gewerkschaftlern betonten sie, dass sie sich durch den Bau des Kraftwerkes davon fest überzeugt hätten, dass man durch Selbsthilfe alles schaffen könne.